بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله 6.3 Das Wiederaufrichten aus der Verbeugung. Nun richtet der Betende seinen Rücken aus der Verbeugung auf, sodass er wieder aufrecht steht. Dies ist eine Säule des Gebets, Rücken. Während er sich aufrichtet, sagt er: Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Erstmal wieder den Dhikr. Den Dhikr, er sagt: Sami'allahu liman hamidah, was so viel bedeutet, wie möge Allah denjenigen erhören, der ihn lobpreist. Und wir haben jetzt zwei Sachen gemacht. Wir haben einmal uns aus der Verbeugung erhoben und als zweites haben wir uns wieder aufrecht hingestellt. Manche Gelehrte bezeichnen das als zwei verschiedene Rukun. Aber eigentlich, das eigentliche Rukun ist das Stehen und das, der Rukun davor war der Rukur. Und das dazwischen ist zwingend notwendig, was anders nicht möglich ist. Und deswegen, der Rukur ist ein Rukun und das wieder aufrecht stehen ist ein Rukun. Die gleiche Thematik gibt es beim Sujud, wenn man im Sujud ist und sich hinsetzt. Das Sitzen ist ein Rukun, ist das sich aufrichten aus dem Niederwerfen auch ein Rukun, das ist eine bekannte Thematik. Wir betrachten das Stehen als Rukun und den Rukur vor als Rukun, aber das sich erheben wiederum nicht. Und dann sagt man Sami Allahu liman hamidah, was übersetzt bedeutet, wie es auch hier übersetzt steht, möge Allah denjenigen erhören, der ihn lobpreist. Und im Arabischen, das ist jetzt nicht so relevant für den Deutschen, weil der Deutsche hat es alhamdulillah schön übersetzt bekommen. Im Arabischen heißt Sami'a, heißt hören. Und gemeint ist eben, O Allah, erhöre meine Lobpreisung, oder O Allah, höre mich auf eine Art, durch die du, oder auf diejenige Art, durch die du meine Lobpreisungen annimmst. Weil das Erhören gemeint ist, dass er nicht nur das hört, sondern dass er auch das Mitgebet annimmt. Sami'a Allahu liman hamida. Das ist wie eine Vorbereitung auf das, was eigentlich jetzt kommen soll. Du sagst Sami'a Allahu liman hamida, das heißt, als würdest du sagen, O Allah, erhöre das Bittgebet desjenigen, der dich lobpreist. Und deswegen kommt danach was? Rabbana wa lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. O Herr, dein ist das Lob. Und wenn man das verstanden hat, passt auch logisch gesehen, dass das ausreicht, wenn das einer sagt, der Imam das sagt, Sami'a Allahu liman hamd, dann sagst du Rabbana wa lakal hamd. Denn der Imam hat für dich schon Dua gemacht, O Allah, erhöre das Gebet desjenigen, der dich lobt, und dann lobpreisen ihn die Leute hinter dem Imam, der Imam selbst natürlich ebenfalls. Diese Aussage ist deswegen ein Wajib, weil der Prophet alayhi salatu wassalam gesagt hat, إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. Das heißt, wenn er Allahu Akbar gesagt, dann sagt auch ihr Allahu Akbar. Und wenn er Sami'a Allahu liman hamida gesagt hat, der Imam, dann sagt ihr Rabbana wa laka alhamd. Und auch wenn es manchmal keinen expliziten Beweis für einen bestimmten Dhikr gibt, so weist die Tatsache, dass die anderen Adhkar alle Pflicht sind, darauf hin, dass diese Dhikr, auch wenn es für ihn keinen expliziten Beweis gibt, darauf hin, dass er genauso zu behandeln ist wie alle anderen Adhkar. Denn man sieht einen klaren roten Faden, dass jeder Rukun einen bestimmten Dhikr hat und dieser verpflichtend ist. Und auch wenn es nicht einzeln überliefert ist für jeden einzelnen Dhikr, so macht es aber keinen großen Sinn zu unterscheiden zwischen dem einen und dem anderen Dhikr. Das ist der Grund, warum diejenigen Gelehrten auch sagen, dass Sami'a Allahu liman hamida wajib ist und auch Rabbi ghfirli wajib ist zwischen den zwei Sajdas, auch wenn es dafür keinen ausdrücklichen Befehl gibt. Na. Das ist Pflicht. Außerdem hebt er beim Aufrichten seine Hände auf die oben beschriebene Weise. Dann bleibt er aufrecht und entspannt stehen, sodass jeder Knochen seinen Platz einnimmt. Dies ist eine Säule des Gebets, Rücken. Im Stehen sagt er, Rabbana, wa lak alhamd. Ich habe das Gefühl, dass es leiser geworden hat. Ich habe auch das Gefühl, dass hat jemand was Technik geändert, weiß jemand? Ich habe das Gefühl, dass er leiser geworden ist. Wenn es euch nicht stört, dann ist kein Problem, weil so ist es, so ungefähr war es vorher. Und jetzt ist es ein bisschen leiser geworden. Wie bitte? Das kann sein. Wann wurde die letzte Mal gewechselt? Wir testen mal, holen mal eine andere. Was? Weil normalerweise zeigt er an, aber kann sein, dass er auch nicht anzeigt. Wir sind noch gar nicht registriert. Ne? Nee, doch nicht. Lass ihn mal so. Ist nicht. Bismillah. Wie ist es jetzt, wenn ich jetzt rede? Ist ein bisschen lauter geworden? Vielleicht? Okay. Da können wir auch die andere Patrouille wieder nehmen. Also entweder war es ein Mensch oder ein Djinn. Aber von alleine, diese Technik ändert sich nicht. Deswegen der Bruder, der das gemacht hat, wenn er was gemacht hat, soll bitte sagen, weil es ist einfach, das wieder inshallah Vater richtig zu machen. Aber wenn es von alleine ist, dann weiß ich nicht, was ich da hinten einstellen soll. Was soll ich denn machen? Wie dem auch sei, Hauptsache ihr hört mich gut, inshallah. Wenn man sich wieder aufrecht hingestellt hat, das ist man ein... Dieses Aufstehen, das man Qiyam, genauso wie das vorher das Stehen auch als Qiyam galt, bevor man in den Ruku' gegangen ist. Und in dieser Position sagt man Rabbana walakal hamd. Das heißt, O Herr oder unser Herr, dein ist das Lob und dir oder um dir gebührt alles Lob. Als wollte man sagen, vorher hieß es Sami'a Allahu liman hamida, möge Allah das Bittgebet desjenigen erhören, der ihn lobpreist. Und jetzt würdest du sagen, O Herr, wir loben dich, so erhöre unser Bittgebet. O Herr, wir loben dich, so erhöre unser Bittgebet. In dieser Position, nach manchen Ulama, kehrt man, also es heißt in der Überlieferung, er kehrte in die Position zurück, wie er auch vorher gewesen ist. Manche Ulama verstehen darunter, dass man wieder in die gleiche Haltung zurückkehrt, wie man auch vor dem Rukur gewesen ist. Das heißt, die rechte Hand wieder auf seine linke Hand tut. Andere Ulama, rahimahumullah, sind der Ansicht, dass man die Hände herunterhängen lässt. Und weil es eben dafür keinen speziellen Beweis gibt. Allerdings ist Mustahab, dass man die Hände übereinander widerlegt, weil es darauf Hinweise gibt, wie zum Beispiel Hadith von Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Und zwar berichtet Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani ist der vertrauenswürdigste Überliefer oder einer der vertrauenswürdigsten Überliefer über Anas radiallahu ta'ala anhu. Er sagte, als er einmal das Gebet von Anas ibn Malik radiallahu anhu beschrieb, sagte er, dass er zu den Leuten sagte, ihr unterlasst etwas, oder es gibt eine Sache im Gebet, die ihr nicht vollzieht. Und dann sagten sie was, und dann hat er vorgebetet, und dann hat er zwei Sachen gemacht. Einmal, wenn er sich vom Ruku' erhoben hat, blieb er in dieser Position, bis derjenige, der hinter ihm war, dachte, dass er vergessen hat. Das heißt, er vergessen hat, dass er in dieser Position ist. Ihr könnt euch und umgekehrt genauso, genau die zweite Situation, wenn er sich vom Sujud erhoben hat, blieb er in dieser Position sitzen, gemeint ist nach dem ersten Sajda, ja, blieb er in dieser Position sitzen, bis der hinter ihm war, dachte, dass er vergessen hat. Das heißt also, ihr wisst, wenn jemand sich von der ersten Niederwerfung hinsetzt und jetzt bleibt er in dieser Position, was denkt man über ihn? Man denkt, er hat vergessen, er befindet sich jetzt im Tashahud. Ja. Und das gleiche, wenn er sich vom Ruku' erhebt. Und jetzt hat man, jetzt denkt man, er hat vergessen. Was hat vergessen? Welche Position ist? Also welche Position wird er sein? Qiyam ist er sowieso, logisch. Sieht man ja. Aber als wäre er im ersten Qiyam. Als würde er jetzt weiter Koran lesen. Als würde er sagen, Sami'a Allahu liman hamida. Und dann fängt er an, Koran zu lesen, Fatiha zu lesen. Er bleibt lange stehen, bis die Leute dachten, heißt im Hadith, die dachten, dass er vergessen hat. Also war es relativ lang. Wieso sollte man vergessen, dass man in der im zweiten Qiyam ist, wenn man normalerweise bei allen Ulama, außer bei manchen, also bei den allermeisten Ulama, hat man ja im ersten Qiyam die rechte Hand über die linke Hand, richtig? Wieso sollte man jetzt denken, dass er vergessen hat, wenn er so dasteht und die Hände runterhält? Ja? Deswegen ist ein verborgener Hinweis darauf, dass er das eben in diesem Fall nicht gemacht hat. Weil wenn es diesen Unterschied gäbe, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass man denkt, dass er vergessen hat, gering. Wie dem auch sei, das ist eine Meinungsverschiedenheit. Und was falsch ist, und das haben manche Gelehrte darauf hingewiesen, und das gehört zur Nasiha, das gehört zum guten, aufrichtigen Ratschlag unseren Gelehrten gegenüber, dass man, wenn sie etwas gesagt haben, was nicht akzeptabel ist, und jeder Mensch macht Fehler. Und wenn man sagt, achi barakallah fiek, der Sheikh so und so hat das gesagt, aber diese Sache yani widerspricht dem, was die meisten Gelehrten gesagt haben, oder widerspricht dem, was er selbst an einer anderen Stelle gesagt hat. Und das ist, gehört zum Nasiha, dem Lehrer gegenüber, weil es gibt keinen Lehrer, der perfekt ist. Und wie sehr wünscht man sich, wenn man gestorben ist, dass die Leute nicht nach den Fehlern handeln, die man gemacht hat. Wenn ich nach meinem Tod weiß, dass ich Sachen falsch beigebracht habe, dann bin ich dankbar natürlich dafür, dass jemand diese Fehler korrigiert und sagt, das ist ein Fehler, mach das nicht nach. Damit ich nicht die Sünden und die Fehler trage, die andere Leute gemacht haben. Richtig? Und deswegen bei Dingen, die eine Meinungsverschiedenheit darstellen unter den Ulama, für die es einen Beweis gibt, und die meisten, die über die Fiqh-Angelegenheiten diskutieren miteinander, sie kennen sich, wie ich gesagt habe, nicht im Usul al-Fiqh aus und sind nicht dafür qualifiziert, darüber zu reden. Und sie machen das trotzdem. Weil es gibt Themen, die muss man erst einmal besprechen, und dann weiß ich, ob das, was du sagst, Hand und Fuß hat. Okay? Und deswegen bei solchen Angelegenheiten, wie zum Beispiel, dass ob man die rechte Hand auf die linke nach dem Rukur macht oder nicht, gehört zu den Meinungsverschiedenheiten unter den Ulama, rahimahumullah, für die beide Gruppen ihre Beweise haben. Und deswegen bei solchen Themen, die andere Handlung, von der man selbst nicht überzeugt ist, zu sagen, dass das eine Bid'a ist, das ist weit, weit verfehlt. Das ist weit, weit verfehlt. Aber wenn du diesen Grundsatz anwendest bei diesem Thema, wende es bitte bei allen anderen Themen auch an. Also hab Prinzipien. Und dann wirst du sehen, dass wir uns gegenseitig nur noch mit dem Begriff Bid'a bekämpfen werden. Okay? Das ist eine Katastrophe. Und deswegen diese Sache, egal wer das gesagt hat. Aber das kennen wir nicht unter den Gelehrten, rahimahumullah, von den frühen Imamen, dass sie eine andere Handlung, außer in vereinzelten Fällen, aber grundsätzlich kennen wir das nicht, dass jemand die Tat eines anderen, auch wenn er selbst davon überzeugt ist, dass es keine Sunna des Propheten ist, sallallahu alaihi wasallam, auch wenn er im Herzen denkt, das ist eine Bid'a. Aber das sagt man nicht. Man bezeichnet nicht das, was der andere als Sunna bezeichnet, wofür er einen Beweis hat. Er hat einen gültigen Beweis. Du bist nicht davon überzeugt, was anderes. Auf Arabisch sagt man, deine Brust muss so weit sein, dass du diese verschiedenen Meinungen akzeptierst und annimmst. Ja? Und deswegen eine der schönsten Erzählungen, was ich immer wieder an dieser Stelle erzählen muss, wenn es um Meinungsverschiedenheiten unter den Ulama rahimahullah ta'ala geht, ist die berühmte Thematik, und das ist eine Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, ob man im Fajr-Gebet nach der zweiten Raka'a ein Dua sprechen soll oder nicht. Das hätte man Qunut Dua. So wie du im Witr-Gebet Qunut Dua machst, sprechen nach manchen Gelehrten, schafi'itischen Gelehrten, spricht man nach dem zweiten Ruku'. Also das heißt in der zweiten Raka'a, nach dem Ruku' und man sagt Sami Allahu liman hamd, Rabbana wa lakal hamd, macht man Dua im Fajr-Gebet, jeden Morgen. Und sie sagen sogar, das ist wajib. Deswegen, wie in manchen Ländern, wenn du bist, das wird jeden Morgen gemacht. So. Und die Malikiten auch. Yani. Also, manche machen das vor Rukur, manche machen nach Rukur, wie dem auch sei. Also, bei den Malikiten machen das vor dem Rukur und Schafi'iten nach. Wie dem auch sei. Diese Angelegenheit, auch wenn wir davon überzeugt sind, dass das keine Sunna ist über den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, auch wenn manche das von den Salaf als Bid'ah bezeichnet haben, wir sagen das nicht. Weil manche Leute haben ein Problem. Sie achten immer auf vereinzelte Aussagen. Aber der Imam hat gesagt. Aber der Gelehrte hat gesagt. Ja, diese Einzelne ist kein Problem. Guck bitte auf die große, breite Masse der Gelehrten. Ich rede nicht vom Fußvolk. Ich rede von den großen, breiten Massen der Gelehrten. Dann weißt du, wie man richtig mit Meinungsverschiedenheiten umgeht. Und deswegen wurde Imam Ahmad rahimahullah ta'ala gefragt. Aber ich habe gerade gesagt, Imam Shafi'i war der Ansicht, dass man diesen Qunut im Fajr-Gebet spricht. Nach dem zweiten Rak'a. Dann wurde Imam Ahmad gefragt, der nicht der Meinung ist, dass man das macht. Man sagte zu ihm, Imam, stell dir vor, der Imam macht diesen Qunut Dua im Fajr-Gebet. Soll ich hinter ihm beten oder nicht? Der Imam Ahmad rahimahullah sagte eine goldwerte Antwort. Was sagte er? Er sagte, und wer ist derjenige, der nicht hinter Imam al-Shafi'i beten würde? Wer ist derjenige, der nicht hinter Imam al-Shafi'i beten würde? Denn wenn du sagst, dass es da verboten, hinter so einem Imam zu beten, das ist eine Bid'ah, ihm dieser Sache nachzumachen, dann wenn Imam Shafi'i am Leben wird, würde es hinter ihm nicht beten. Hinter einem Imam der Muslime. Wo alle Gelehrte sagen, dass ein Mujtahid ist. Und deswegen muss man immer aufpassen, was man sagt und welche Konsequenzen diese Aussagen haben. Deswegen haben die Gelehrten aller Rechtsschulen darauf hingewiesen, dass bei sekundären Angelegenheiten in der Religion, und damit meint man Fiqh-Angelegenheiten, auch wenn manche Gelehrte das nicht gerne einteilen in primäre und sekundäre, aber das ist Definitionssache. Sie haben in allen vier Rechtsschulen darauf hingewiesen, dass bei solchen Angelegenheiten, die sekundär sind, Fiqh-Angelegenheiten, worüber es Meinungsverschiedenheit gibt, dass man hinter dem Imam betet, auch wenn er eine andere Ansicht folgt. Und dass das Gebet hinter ihm gültig ist. Und sie haben dafür zahlreiche Beispiele erwähnt und wir werden auch ein paar Beispiele, inshallah, erwähnen. Wenn du der Meinung bist, dass Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Teil von Surat al-Fatiha ist und der Imam der Meinung ist, dass das nicht Teil von Surat al-Fatiha ist und der Imam deswegen dieses Basmala weglässt beim Beten, darfst du hinter ihm beten und dein Gebet ist gültig. Wenn der Imam der Meinung ist, dass Dua al-Qunut im Fajr Sunna ist und du der Meinung bist, dass es eine Bid'ah ist, darfst du hinter ihm beten und machst mit ihm auch den Dua mit. Er macht Dua und du machst ebenfalls Dua. All dies, weil das fällt unter die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi fala takhtalifu alayhi. Das heißt, der Imam ist dafür da, dass man ihm nachmacht. Deshalb unterscheidet euch nicht von ihm. Und so haben auch die Sahaba gehandelt in einem berühmten Ereignis, wo Uthman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu vorgebetet hat an einer Stelle in Mekka oder in Mina bei der Hajj, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur zwei Raka'a gebetet hat. Und die Leute, und der Uthman radiallahu anhu hat vier Raka'a gebetet. Hat doppelt so viele Raka'at gebetet, wie der Prophet an dieser Stelle gemacht hat. Trotzdem haben die Leute hinter ihm vier Raka'a zu Ende gebetet. Und nach dem Salah stand Ibn Mas'ud auf und sagte: Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Diese Aussage sagt man in der Regel, wenn eine Katastrophe passiert ist, eine Musiba. Inna lillah, wir gehören Allah und wir werden auch wieder zu ihm zurückgehören. Daraufhin sagte ein Mann zu Ibn Mas'ud: Ja, du hast doch mitgemacht. Also wenn du es schon als eine Katastrophe siehst, warum hast du dann mitgemacht? Selbst schuld. Er sagte, Al-Khilaf wa Shar. Er sagte, Meinungsverschiedenheiten oder Spaltungen sind noch schlimmer als das. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, diese Angelegenheit, bevor wir uns befassen mit Fiqh und den Meinungsverschiedenheiten, müssen wir akzeptieren. Wir müssen akzeptieren, dass unsere Köpfe unterschiedlich sind. Und dass wir nicht in allen Angelegenheiten die gleiche Meinung haben werden. Und wir müssen akzeptieren, dass wenn die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht sind und jeder seine Meinung dafür einen gültigen Beweis hat, auch wenn er dich nicht überzeugt, ich wiederhole nochmal, gültiger Beweis, das heißt, dieser Beweis ist grundsätzlich akzeptabel. Dieser Beweis ist grundsätzlich akzeptabel. Auch wenn du nicht seiner Meinung bist, das ist nicht wichtig, was deine Meinung ist, dann musst du das akzeptieren und anerkennen und darfst ihm nicht sagen, dass was er macht, ist eine Bid'a, auch wenn du im Herzen davon überzeugt bist, dass das nicht Teil der Sunna ist, des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Diese Angelegenheit ist sehr wichtig, deswegen, wenn jemand seine Hände nach dem Rukur aufeinander macht, das ist eine Sunna. Und wenn jemand das nicht aufeinander macht, ist es ebenfalls aus seiner Sicht eine Sunna. Und jeder handelt nach dem, wovon er eher überzeugt ist. Und ein letzter wichtiger Tipp bei Meinungsverschiedenheiten allgemein ist, dass ich gebe dir den Tipp, dass du nicht zu streng mit anderen Leuten umgehst, aus zwei Gründen mindestens. Erstens, damit sie nicht so streng mit dir umgehen. Und zweitens, weil du selbst im Laufe deines Lebens, wenn du dich mit Fiqh beschäftigst, hundertprozentig deine Meinung in bestimmten Themen selbst ändern wirst. Und denjenigen, den du heute beschießt, morgen nimmst du seine Position ein und beschießt dich gerade selbst. Du beschießt dich schon mal im Voraus. Du greifst dich schon voraus an. Die Argumente, die du heute jemandem vorbringst, eines Tages wird man diese Argumente, kannst du die Argumente gegen dich selbst hervorbringen. Deswegen, sei gerecht. Sei gerecht, sag, wenn du unterrichtest und den Leuten etwas beibringst, versuche nicht, den Leuten zu sagen, das ist die Wahrheit und alles andere ist falsch. Nein, sei gerecht. Sag, das, was ich euch beibringe, ist das, wohin mich mein Wissen geführt hat. Und Allah Azza wa Jalla weiß am besten Bescheid. Sag, das ist die eine Ansicht. Ich denke, sie ist falsch. Aber Allah, sie könnte auch richtig sein. Und die andere Ansicht, die ich vertrete, ist inshallah richtig, aber sie könnte auch falsch sein. Diese Angelegenheit, wie gesagt, Geschwister, ist sehr wichtig, dass wir inshallah ta'ala sie verstehen und verinnerlichen und auch danach handeln. Dadurch haben wir Einheit. Denn die Einheit entsteht nicht dadurch, dass wir uns in jeder Kleinigkeit einig sind. Nein. Die Einheit entsteht dadurch, dass wir die Usul, die Grundlagen, alle gleich haben. Der Koran, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Ijma' und so weiter und so fort. Das ist es. Wenn du weißt, dass ein Bruder sich auf diesen Sachen stützt, Alhamdulillah, und das ist Alhamdulillah der Fall bei unseren vier Rechtsschuren, bi fadlillahi subhanahu wa ta'ala. Diese beiden oben erwähnten Gedenkworte, Sami'allahu liman hamidah und Rabbana wa lakal hamd, zu sprechen, ist für jeden Betenden Pflicht, auch für diejenigen, die im Gemeinschaftsgebet hinter einem Imam beten. Denn Sami'allahu liman hamidah sind die dazugehörenden und vorgeschriebenen Gedenkworte für das Wiederaufrichten nach der Verbeugung und Rabbana wa lakal hamd sind die dazugehörenden und vorgeschriebenen Gedenkworte für das Aufrechtstehen. Das ist die Ansicht der Hanafiya, wie wir gesagt haben. Und die Mehrheit der Ulama, rahimahumullah, sagen, dass nur der Imam und der Munfarid, sami'allahu liman hamidah, sagen. Und der Ma'mum, der Muqtadi, derjenige, der hinter dem Imam betet, sagt nur Rabbana wa lakal hamd. Und der Grund dafür ist, dass Die Gelehrten, die gesagt haben, dass der Imam beides, dass man hinter dem Imam beides sagt, die sagen, das können wir auch mal vielleicht verstehen, warum das der Fall ist, weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-imam liyu'tamma bihi. Der Imam ist dafür da, dass man ihm nachmacht. Also allgemeine Regel, alles was der Imam macht, machst du nach. Es sei denn, es gibt einen Beweis für die Unterscheidung. Richtig? طيب. Jetzt sagte der Prophet عليه الصلاة والسلام, إذا كبر فكبر. Wenn er Allahu Akbar sagt, dann sagt Allahu Akbar. وإذا ركع فركع. Wenn er Ruku' macht, macht auch Ruku'. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. Und wenn er سمع الله لمن حمده sagt, dann sagt ihr ربنا ولك الحمد. Und die Mehrheit der Ulema sagt eben, dass diese Aussage des Propheten a.s., der Imam ist dafür da, dass man ihm nachmacht, eine allgemeine Aussage ist, die er gerade selbst erklärt. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Er erklärt selbst, was er sagt. Er macht eine allgemeine Aussage. Jetzt sagt er, was meine ich damit? 1, 2, 3, 4, 5. Weil es gibt einige Punkte, bei denen man sich vom Imam unterscheidet. Zum Beispiel, der Imam sagt Allahu Akbar. Du sagst Allahu Akbar, aber er sagt laut, du sagst leise. Richtig? Und auch nach manchen Ulama, er liest die Fatiha und du liest sie nicht. Richtig? Und bei allen, er liest nach der Fatiha und du liest nicht. Du hörst nur zu beim lauten Gebet, richtig? Deswegen, es gibt Unterschiede zwischen diesen beiden. Deswegen, was meinte er mit der Imamswesen nachmacht? Aha, diese Sachen, die er selbst gerade eben erklärt hat. Und da kommt er zu einer Fallunterscheidung bei Sami Allah und Muhammad. Da sagt er, stopp. Wenn der Imam Sami Allah und Muhammad sagt, dann hat er nicht gesagt, dann sagt ihr das auch. Dann sagt ihr, Rabbana wa lakal hamd. Und deswegen sagen die Mehrheit der Ulama, dass diese Fallunterscheidung, dass eben der Ma'mum hier nicht das Gleiche sagt wie der Imam. Also alle sagen Rabbana wa lakal hamd, aber Sami Allah und Muhammad nur der Imam und der Munfarid. Das Aufrechtstehen und die Verbeugung sollten etwa gleich lang sein, wie bereits oben erwähnt. Siebtens, die Niederwerfung, Sujud. Daraufhin sagt der Betende, Allahu Akbar, ja. Das ist Pflicht, also das heißt, Allah ist größer, das ist Pflicht, man sollte hierzu manchmal seine Hände heben. Ja. Auch hier sagen wir wieder, Allahu Akbar, während wir uns nach unten bewegen. Also nicht bevor du anfängst, nicht nachdem du Sujud angekommen bist, sondern während du dich nach unten bewegst. Entweder du sagst es während der gesamten Zeit, du dich bewegst, du beginnst dich zu bewegen und sagst Allahu Akbar und ziehst das Alif von Allah in die Länge. Das darfst du und es ist das Beste und Vollkommenste, weil dadurch füllst du die gesamte Bewegung oder die gesamte Zeit im Gebet mit Dhikr. Oder du sagst es währenddessen irgendwann, auch wenn es kürzer ist. Aber am besten ist es natürlich, wenn auch hier wieder dieser Takbir endet, wenn du angekommen bist. Weil wenn der endet, wenn du angekommen bist, dann können die Leute hinter dir die Sunna wunderbar praktizieren. Anders nicht. Warum? Sunna ist es nämlich, dass der hinter dem Imam sich bewegt, sobald der Imam angekommen ist im Sujud. Der Imam kommt im Sujud an, mit dem Gesicht am Boden, in dem Moment bewegst du dich. Das ist die Sunna. Du darfst auch vorher dich bewegen, aber dann ist das Gebet nicht so vollkommen. Und deswegen, und wie soll das jetzt funktionieren mit dem, denk immer an den Tauben und den Blinden und denjenigen, der nur von Weitem sehen kann, der kann zwar hören, aber er hört den Imam jetzt in dem Moment nicht. Damit eben deine Aussagen mit den Bewegungen übereinstimmen, machst du es so, wie ich gerade gesagt habe, und dann können alle, inshallah ta'ala, gleichzeitig, bi'idhnillahi ta'ala, diese Bewegungen machen. Dann sagte er, man sollte hierzu manchmal seine Hände heben. Es gibt Überlieferungen, über das Heben der Hände sind natürlich viele. Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, hat ein ganzes Büchlein dazu geschrieben und das ist auch auf Deutsch, alhamdulillah, übersetzt worden. Und dieses Büchlein, da sind ja über 100 Überlieferungen über das Heben der Hände im Gebet. Und authentisch überliefert sind vier Stellen, drei zweifellos und eine vierte noch dazu. Und darüber, die erste haben wir schon kennengelernt, Allahu Akbar, beim ersten Allahu Akbar, dann beim zweiten Allahu Akbar, bevor man in den Ruku' geht, dann bei Sami' Allahu liman hamidah, das heißt, wenn man sich erhoben hat vom, von der Verbeugung, also wenn man Rabbana wa al-Hamd angekommen ist, und dann die vierte Stelle, wenn man zur dritten Raka'a aufsteht, aber das kommt noch, inshallah. Diese Stelle ist nicht eine von den vier, was der Autor, rahimahullah, der Gelehrte hier erwähnt, das ist nicht eine von den vier. Und diese Sache bezieht sich auf eine Überlieferung, die folgendermaßen lautet, dass er sallallahu alaihi wa sallam kana yarfa'u yadayhi fi kulli khafdin wa rafa'. Das heißt, er pflegte seine Hände zu heben bei jeder Erhebung und Senkung. Bei jeder Senkung und Erhebung. Und aber Ibn Qayyim rahimahullah hat darauf hingewiesen, dass diese Überlieferung nicht authentisch so ist. Das heißt nicht, dass sie nicht authentisch ist. Sie ist authentisch, aber sie bedeutet, sie ist falsch. Der Wortlaut ist falsch. Der richtige Wortlaut lautet: Kana yarfa'u yadayhi fi kulli, kana yukabbiru fi kulli khafdin wa rafa'. Das heißt, er sprach den Takbir bei jeder Hebung und Senkung. Und das ist eben eine falsch überliefert worden an dieser Stelle. Und nicht, dass er die Hände hob bei jeder Senkung und Hebung, sondern dass er den Takbir sprach bei jeder Senkung und Hebung. Und natürlich unter Übereinkunft nicht beim Sami' Allahu liman hamidah, sagt natürlich keiner. Deswegen, richtigerweise sagt man, hebt man hier nicht die Hände oder man hebt die Hände nie, außer bei diesen vier Stellen, die wir erwähnt haben. Allahu a'lam. 7.1. Bei der Niederwerfung zuerst mit den Händen auf den Boden aufkommen. Der Betende vollzieht nun die Niederwerfung, indem er zuerst mit seinen Händen und dann mit seinen Knien auf den Boden aufkommt. Dies ist die Art und Weise, die uns der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam vorschrieb, und nur hierfür gibt es starke Belege, dass dies seine übliche Praxis gewesen ist. Außerdem verbot der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam den Muslimen, die sich im Gebet wie ein Kamel niederzuknien, dass seine Knie, die sich in den Vorderbeinen befinden, zuerst auf den Boden aufsetzt. Über den Propheten alaihi salatu wasallam gibt es dazu verschiedene Überlieferungen, und ich habe dazu etwas geschrieben, kann man im Internet nachlesen, auf der Internetseite, wo es ausführlich darauf eingegangen wird. Die Zusammenfassung davon ist, dass die Überlieferungen, manche Überlieferungen, die berühmteste ist über Abu Huraira radiallahu anhu, heißt es, dass er alayhi salatu wasalam mit seinen Händen zuerst aufgesetzt hat und dann mit seinen Knien. Und es gibt eine Überlieferung oder mehrere über Wa'il ibn Hujr radiallahu ta'ala an, das ist genau umgekehrt, war, dass er erstmal seine Knie aufsetzt und dann seine Hände. Und beide Überlieferungen sind umstritten. Also bei beiden Überlieferungen, wenn man streng rangeht, kann man sie disqualifizieren. Und was aber für die zweite Überlieferung spricht, denn wenn die Gelehrten sich uneinig sind über die Handlung des Propheten alaihi salatu wassalam, das heißt, hat er so gemacht oder hat er so gemacht, dann sucht man nach sogenannten Murajjihat. Man muss sich das vorstellen wie eine Waagschale. Du hast zwei Ansichten hier und da, und du versuchst jetzt, du hast einen Hadith hier und einen Hadith da. Und diese beiden Hadithe sind umstritten. Das heißt, der eine Hadith, mit Ach und Krach, man kann ihn authentisch betrachten, aber man kann ihn auch disqualifizieren. Der andere genauso. Deswegen sucht man jetzt nach anderen Argumenten, nach anderen gewichtigen Argumenten, um die eine Ansicht der anderen vorzuziehen. Was guckt man? Man schaut, was gibt es? Und dann findet man, dass das zum Beispiel überliefert ist über Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala anhuma, der Sohn von Umar ibn Khattab, dass er mit seinen Händen sich zuerst aufgesetzt hat. Da kann man sagen zum Beispiel, die Wahrscheinlichkeit, dass Ibn Umar hinter dem Propheten betet und weiß, wie der Prophet es gemacht hat, ist wahrscheinlich, und deswegen ist das ein Argument für. Unter Voraussetzung, dass du die Aussagen eines Sahabi als Argument siehst, ist aber ein Usul-Fiqh-Thema. Das musst du auch vorher natürlich erstmal klären. Natürlich kannst du sagen, ja, Ibn Umar hat das gemacht, deswegen ist ein Argument. Ja, warte mal, du bist der Meinung, dass man Aussagen eines Sahabi als Argument benutzen darf? Ja oder nein? Das ist ein anderes Thema. Musst du dir erstmal darüber im Klaren sein, was das für deinen gesamten Fiqh bedeutet. Okay? Findet man, das ist ein Argument auf jeden Fall, für diejenigen, die es als Argument betrachten. Auf der anderen Seite findest du ein Argument, das eben authentisch überliefert ist über Umar ibn Khattab selbst, das heißt den Vater von Abdullah ibn Umar, dem Khalifa, dem zweiten Khalifa der Muslime, dass er mit seinen Knien zuerst aufgesetzt ist. Und das ist authentisch über ihn überliefert. Und das ist zweifellos ein Argument, weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafai al-rashidin al-mahdiyyina min ba'di. Das heißt, haltet euch an meine Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten Kalifen, besonderen Kalifen nach mir. Und das sind zweifellos Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali. Und das ist ein Murajjah. Deswegen, wenn es darauf ankommt, ist diese Version stärker. Aber wenn jemand zuerst mit den Händen aufsetzt, ist kein Vergehen, ist keine Sünde. Und auch wenn er, gerade wenn er das braucht, weil das ist auch eine Angelegenheit, kann ich das überhaupt? Jeder von uns weiß, wenn er krank ist, er kann nicht so einfach ohne weiteres mit den Knien zuerst aufsetzen, weil das erfordert größere Anstrengung als mit den Händen. Deswegen, wenn man es braucht, ist kein Problem, dass man zuerst mit den Händen aufsetzt. Wallahu a'lam. Wenn sich der Betende niederwirft, was eine Säule des Gebets, Rücken ist, stürzt er sich auf seine Handflächen und streckt sie dann nach vorne aus. Er hält seine Finger dicht zusammen und richtet sie in Gebetsrichtung, Qibla. Seine Handflächen legt er in Höhe seiner Schultern ab, manchmal auch weiter vorne in Höhe seiner Ohren. Es ist für den Betenden Pflicht, seine Unterarme über dem Boden zu haben. Wenn man sich das vorstellt, das ist jetzt nicht aufgezeichnet, aber wenn du im Sujud bist, dann entweder in Höhe der Ohren, das heißt, du machst Sujud zwischen deinen beiden Händen. Zwischen deinen beiden Händen. Und in Höhe der Schultern, du würdest so Sujud machen. Okay? Das ist beides überliefert worden. Und am besten immer bei solchen Sachen, man macht mal so und mal so, dann hat man die Sunna auf die vollkommene Art umgesetzt. Manchmal auch, es ist für den Betenden Pflicht, seine Unterarme über den Boden zu haben, heben. Er darf sie nicht auf den Boden ausbreiten, wie es ein Hund tut. Also nicht so Sujud machen, Hände auf den Boden, sondern du hebst die Unterarme hoch, das ist damit gemeint. Nun legt er seine Nase und Stirn fest auf den Boden. Dies ist eine Säule des Gebets, Rücken. Auch setzt er seine Knie fest auf den Boden auf. Und ebenso die fünf Zehen seines Füßes. Die Füße stehen nun senkrecht auf dem Boden. Das alles ist Pflicht. Die Zehen richtet er in Gebetsrichtung und hält seine Fersen aneinander. Ja. An dieser Stelle, Pflicht ist, dass man, also was davon von diesen Sachen ist Pflicht, dass man mit den sieben Körperteilen auf dem Boden ist. Die sieben, haben wir gesagt, sind die beiden Füße, die beiden Knie, die beiden Hände, das sind sechs. Und dazu gehört das Gesicht. Und dazu gemeint ist damit Stirn und Nase. Das sind die sieben Körperteile, die auf dem Boden sein müssen, damit du die Pflicht erfüllt hast. Darüber hinaus, wenn du, hier steht ebenso die fünf Zehen seines Fußes. Fuß müssen wir nachgucken, ob es im Arabischen auch fünf wirklich heißt, weil ich will das mal sehen, dass jemand das macht. Das ist überaus anstrengend, wenn nicht gar nicht. Das ist keine Pflicht, auf keinen Fall. Sondern gemeint ist, dass man leicht drückt und damit die Zehen in Richtung Qibla zeigen. Das gehört zur Vollkommenheit des Sujud. Und dass man die Ferse aneinander drückt oder hält, das ist das, was gemeint ist im rechten Bild. Das ist zurückzuführen auf zwei Überlieferungen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die erste Überlieferung sagt, dass seine beiden Füße aneinander gedrückt waren, Hadith von Aisha radiallahu ta'ala die erste Überlieferung sagt über Aisha radiallahu ta'ala anha, dass sie den Propheten alaihi salatu wasallam eines Nachts vermisste und dann greifte sie nach ihm, suchte nach ihm. Ihr wisst, es gab damals keine Lichter und keine Lampen. Und dann hat sie mit ihrer Hand seine beiden Füße berührt. Und daraus haben manche Ulama entnommen, dass seine Füße einander gewesen sind. Die zweite Überlieferung sagt eindeutig, dass seine beiden Füße zusammen waren. Die Überlieferung, dass seine beiden Füße zusammen waren, ist daif. Und die andere Überlieferung von Aisha, dass sie mit ihren Händen seine beiden Fuß unter Seiten berührte, ist nicht eindeutig. Ja? Das heißt nicht, dass unbedingt die Füße aneinander geklebt waren. Und es steht auch nicht im Hadith drin, ob sie nur einmal danach geriff oder zweimal danach geriff. Ja, steht auch nicht drin. Plus, selbst wenn das wäre, dann daraus zu entnehmen, dass es eine Sunna ist, ist ein bisschen vage. Ist ein bisschen vage. Also der Beweis ist nicht so deutlich. Deswegen passt das eher in die Kategorie Ikhtilaf al-Ahwal. Ikhtilaf al-Ahwal heißt, der Prophet a.s.w. hat es mal so gemacht, mal so gemacht. Das heißt nicht, dass es eine Sunna ist, dass man es immer so macht. Sondern entweder die Füße sind zusammen auseinander. Deswegen die meisten Ulama, die darüber gesprochen haben, haben gesagt, dass die Füße auseinander sind und nicht zusammen sind. 7.2. Die gerade Haltung während der Niederwerfung. Es ist Pflicht, in der Niederwerfung eine gerade Haltung einzunehmen. Das erreicht der Betende, indem er sein Gewicht gleichmäßig auf die Körperteile verteilt, die während der Niederwerfung den Boden berühren müssen. Diese Körperteile sind Stirn und Nase zusammen und jeweils beidseitig Handflächen, Knie und Zehen. Wer während der Niederwerfung so eine gerade Haltung einnimmt, der hat sicherlich seine Niederwerfung mit Ruhe und Entspanntheit vollendet. Denn wie in allen Gebetshaltungen ist auch in der Niederwerfung das Verweilen in einer ruhigen und entspannten Körperhaltung Irtmitnan eine Säule des Gebets, Rücken. Irtmitnan ist gemeint, dass man in jeder Position kurz zur Ruhe kommen muss. Und das ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Du musst in jeder Position, wenn du also in Ruku' gehst, sagst du Allahu Akbar und bist im Ruku'. Du darfst dich nicht sofort wieder hoch bewegen, sondern du musst kurz darin verweilen, diese Position. Und wie kurz? Bis du kurz zur Ruhe gekommen bist. Das, wenn ich also so mache, zum Beispiel, Allahu Akbar, Sami'a Allahu Muhammad, dann bin ich kurz zur Ruhe gekommen. Aber wenn ich so mache, Allahu Akbar, Sami'a Allahu Liman Hamida, dann bin ich nicht kurz zur Ruhe gekommen. Und diese Itmi'nan oder Tuma'nina, dieses kurz zur Ruhe kommen, ist eine Säule des Gebetes bei den Nahat der Ulama und bei den Hanafiten nur Wajib. Nur Wajib, aber trotzdem muss man es machen. Also auch wenn manche Geschwister das nicht machen und schnell beten, zum Beispiel Sami'a Allahu liman hamida Rabbana wa lak, und dann werde ich wieder runtergehen, also in diese Position, dann haben sie eine Pflicht des Gebetes verletzt. Und du hinter dem Imam machst trotzdem deine Pflicht, auch wenn er seine Pflicht nicht macht. Tayyib. während der Niederwerfung sagt man dreimal oder häufiger frei von allen Unvollkommenheiten ist mein Herr der Allerhöchste. Es ist islamisch erwünscht, mustahab, während der Niederwerfung viele Bittgebete zu sprechen, da sie sehr wahrscheinlich angenommen werden. Man sollte die Niederwerfung ungefähr gleich lang gestalten wie die Verbeugung, wie bereits oben angeführt. Es ist erlaubt, die Niederwerfung auf dem bloßen Boden zu vollziehen. Und es ist genauso erlaubt, sich auf etwas, das auf dem Boden liegt, wie zum Beispiel ein Kleidungsstück, einem Teppich, einer Strohmatte oder ähnlichem niederzuwerfen. Es ist nicht erlaubt, wegen der Niederwerfung den Koran zu rezitieren. Der Prophet a.s. ist authentisch über ihn überliefert, dass er auf dem nackten Boden gebetet hat, aber auch, dass er a.s. auf einer Matte oder Teppich oder ähnliches gebetet hat. Deswegen darf man in den Moscheen auch Teppiche auslegen und das hat keinen Einfluss auf die Gültigkeit des Gebetes. Nur die Ahlul Bid'ah, sie sind diejenigen, die der Meinung sind, dass man sich auf dem blanken Fußboden niederwerfen muss. Aber das ist der Prophet Al-Tassam, eindeutig hat er mit dem Hadith von Mulaika, den ich letztes Mal erwähnt habe, hat er a.s. auf einer Strohmatte oder auf einer Matte gebetet. Und deswegen ist es absolut unproblematisch, wenn man das macht. Alhamdulillah. Und genauso wie man im Ruku' nicht Koran lesen darf, darf man auch im Sujud nicht Koran lesen. Das haben wir bereits darauf hingewiesen. 7.3. Die Sitzstellung Iftirash und Iqa'a zwischen zwei Niederwerfungen. Dann erhebt der Betende seinen Kopf von der Niederwerfung und spricht den Takbir. Das ist Pflicht. Gemeint ist offensichtlich davon gehe ich aus, Wallahu a'lam, dass er den Takbir hier damit meint. Weil er hatte vorhin schon gesagt, dass er der Ansicht ist, dass das Erheben vom Ruku' Rukun ist, dann wird er wohl konsequenterweise auch der Meinung sein, dass es hier im Fall, der Fall ist. Aber ja, der Takbir ist hier Pflicht wie jede andere Form des Takbirs. Und dann sagt er, erhebt hierbei gelegentlich seine Hände. Was wir gesagt haben über das Händeheben vor dem Sujud, ist das Gleiche, was wir auch hier an dieser Stelle sagen. Dann setzte er sich ruhig und entspannt hin, sodass jeder Knochen an seinen natürlichen Platz zurückkehrt. Dies ist eine Säule des Gebets. Für die Iftirash. Also auch hier wichtig nochmal der Hinweis, weil das öfter passiert, liebe Geschwister. Und leider, man sieht das von Geschwistern, die machen das häufig und sie setzen ihre Gebete der Ungültigkeit aus. Das heißt, wenn du im Sujud warst und du setzt dich hin, sagst du Allahu Akbar, bleibst sitzen kurz, dass du mindestens einmal Rabbi Khirli sagen kannst, bei ihm, und danach gehst du Allahu Akbar in den Sujud zum zweiten Mal. Das Problem ist, dass bei manchen Gelehrten, das ist nicht das Problem, was die Leute daraus machen, dass das Dia-Wecker ist bei manchen Gelehrten eine Sunna und keine Pflicht. Sie lassen manche Leute weg. Wie sieht das dann aus bei ihnen? Sie machen so, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das heißt, sie sind nicht zur Ruhe gekommen zwischen diesen beiden Positionen. Und als der Prophet alayhi salatu wassalam einmal in der Moschee saß und ein Mann die Moschee betrat und das Gebet verrichtete und sich und nicht zur Ruhe gekommen ist in den einzelnen Positionen, dann hat er, nachdem er fertig war mit dem Gebet, ging er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, sagte zu ihm, Assalamu alaika ya Rasulullah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte dann zu ihm, kehre zurück und bete nochmal, denn du hast nicht gebetet. Dann hat er gebetet, ein zweites Mal, gebetet hier, sprachlich gesehen, gesetzlich hat er nicht gebetet. Er hat gebetet, zweites Mal, ist wieder zum Propheten gegangen, sagte Assalamu alaika, sagte, kehre zurück, denn du hast nicht gebetet. Dann hat er ein drittes Mal gebetet und kehrte zum Propheten sallallahu alaihi wasallam zurück und sagte Assalamu alaika ya Rasulullah. Er sagte, geh zurück, bete nochmal, denn du hast nicht gebetet. Dann sagte er, ich schwöre bei demjenigen, der dich mit der Wahrheit entsandt hat, ich weiß es nicht besser, als wie ich es gemacht habe. Bring es mir bei. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du dich zum Gebet aufstellst, dann verrichte den Wudu, so wie Allah es von dir verlangt hat. Dann stell dich auf, sag Allahu Akbar und lies vom Koran, was du kennst und so weiter und so fort. Und dann sagte er in jeder Position, dann begib dich in den Ruku', bis du zur Ruhe gekommen bist. Hatta tatma'inna raki'an. Dann erhebe dich vom Ruku' und stell dich hin, bis du im Stehen zur Ruhe gekommen bist. Und das sagt er in jeder der Positionen eine gesamte Raka'a lang. Und dann sagt er, und das machst du dann so dein gesamtes Gebet lang. Und diese Hadith deswegen ist ein deutlicher Beweis dafür, dass wenn man nicht in einer Position zur Ruhe kommt, dass man etwas im Gebet unterlassen hat, wodurch das Gebet ungültig wird und man diese Sache nicht nachholen kann. Denn dann hätte er ihm gesagt, mach zwei Sajda am Ende des Gebetes, richtig? Hat er nicht, der Kehrer zu, du hast nicht gebetet. Das weist darum, dass ein Rukun ist. Der Tuma'nina oder Irtma'nan ist ein Rukun des Gebetes. Tayyib. Und für die Iftirash-Sitzstellung streckt man seinen linken Fuß flach nach hinten aus und setzt sich auf ihn hin. Dies ist Pflicht. Gemeint ist an dieser Stelle, dass man, wenn man sich hinsetzt jetzt zwischen den beiden Niederwerfungen, gibt es zwei Versionen, wie man sich niederwerfen darf. Gemäß der Sunna. Wie man sich niederwerfen darf, gemäß der Sunna. Die eine Form nennt man Iftirash. Das, was die meisten Leute heutzutage machen, indem sie, ich denke, wenn wir umblättern, dann sehen wir das deutlich, auf der 36. Seite, im linken Bild, dort sehen wir, dass man sich, dass die Oberseite des linken Fußes auf dem Boden platziert ist, auf den Boden berührt und man sich auf diesen draufgesetzt hat. Und was den rechten Fuß angeht, so schaut er rechts. Also man setzt sich nicht auf ihn aus, sondern schaut rechts raus und er ist senkrecht und die Fußzehen des rechten Fußes zeigen in Richtung Qibla. Diese Form des Sitzens nennt man Iftirash. Das ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, gehört zur Vollkommenheit des Gebetes, dass man in der Regel sich so hinsetzt. Eine zweite Form, die überliefert worden ist, zwischen den beiden Sajda, ist Iqa. Iqa ist die rechte Form, dass man sich eben auf beide Fußfersen hinsetzt, wobei beide Füße senkrecht sind und die Fußzehen in Richtung Qibla zeigen. Das sind zwei Formen zwischen den beiden Niederwerfungen im Salah. Ja. Anschließend wird der rechte Fuß auf die Zehen aufgestellt, wobei die Zehen in Gebetsrichtung zeigen. Es ist auch erlaubt, manchmal in der Iqa-Sitzstellung zu sitzen, das heißt, auf seinen Fersen zu sitzen, während beide Füße aufgestellt sind. In dieser Sitzstellung sagt man Folgendes. In dieser Sitzstellung, das heißt zwischen den beiden Niederwerfungen, gibt es verschiedene Bittgebete, die überliefert worden sind über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das einfachste ist das zweite. Dort heißt es Rabbighfirli, Rabbighfirli. Das heißt, mein Herr, vergib mir, mein Herr, vergib mir. Und Irfir auf Arabisch kommt vom Verb Ghafara. Und Ghafara bedeutet das gleiche wie Satara. Und das bedeutet verdecken. Und deswegen wird auch der Helm eines Kämpfers Mirfar genannt, weil er eben seinen Kopf verdeckt und von den Schlägen des Schwertes abhält. Und du bittest Allah subhanahu wa ta'ala, denjenigen, der deine Sünden vergibt, dass er diese Sünden verdeckt, das heißt, dass er sie nicht am Tage der Auferstehung dir vorhält, dass er nicht am Tag der Auferstehung dich dafür belangt, dass er dich nicht am Tag der Auferstehung dafür bloßstellt. Das bittest du Allah subhanahu wa ta'ala, denn er weiß, und deswegen sagt Allah azza wa jalla zum gläubigen Menschen am Tag der Auferstehung, diejenigen gläubigen Menschen, die es nicht geschafft haben, sofort das Paradies zu betreten, diejenigen gläubigen Menschen, denen aber vergeben wird, Allah subhanahu wa ta'ala zeigt ihnen ihre Sünden, die sie gemacht haben, und dann vergibt er ihnen und sagt zu ihnen, Satartuha alayka fi dunya wa ha ana asturuha alaykum al-yawm, oder wie auch immer er sagt, subhanahu wa ta'ala, im Hadith Qudsi heißt es sinngemäß, ich habe diese Sünden für dich in diesem Dunya verdeckt und so werde ich dir diese Sünden auch an diesem heutigen Tag verdecken und dir sie vergeben. Und das ist, was man meint mit Maghfirah, mit Allah Azza wa Jal, unsere gesamten Sünden verdecken und uns vergeben. Das ist die eine Form des Bittgebetes, Rabbighfirli, Rabbighfirli, zwischen den beiden Niederwerfungen. Und es gibt eine zweite und auch noch dritte Version, es gibt also mehrere Versionen, auch in der oberen Version heißt es Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wa'afini warzuqni. Und es gibt auch Rabbi ghfirli warhamni wajburni wa'afini wahdini warzuqni. Entschuldigung, wahdini warzuqni. Es gibt verschiedene Versionen dieses Bittgebetes, was darauf hinweist, dass keine davon in seinen eigentlichen Wortlaut Pflicht ist. Manche sagen, du musst mindestens Rabbighfirli sagen, manche sagen, du sollst mindestens Dua sprechen. Wie dem auch sei, das Mindeste, was du machst, damit du deine Pflicht auf jeden Fall erledigt hast, sagst du Rabbighfirli einmal und darüber hinaus darfst du auch andere Bittgebete sprechen. Aber wie auch bei anderen Positionen gilt, Überliefertes ist besser als nicht Überliefertes. Überliefertes ist besser als nicht Überliefertes. Und dann bleibt man der Position ungefähr so lange wie in der Niederwerfung nach einer Überlieferung, wie es dort heißt. Okay. Okay. Wir können noch den letzten Punkt machen, schauen wir da. Die zweite Niederwerfung, weil das ist die erste grundsätzlich. 7.4, die zweite Niederwerfung. Dann spricht der Betende den Takbir, das ist Pflicht. Er hebt bei diesem Takbir manchmal seine Hände. Nun vollzieht er die zweite Niederwerfung, welche ebenfalls eine Säule des Gebets ist. In der zweiten Niederwerfung macht er all das, was er zuvor in der ersten Niederwerfung getan hat. Na, das Gleiche, deswegen brauchen wir hier nicht viel mehr kommentieren. Was das Heben der Hände angeht, es ist gleich, was wir vorher gesagt haben. Es gibt sogar eine ausdrückliche Überlieferung über Abdullah ibn Umar, wo er sagte, dass der Prophet in der Niederwerfung oder bei der Niederwerfung seine Hände nicht gehoben hat. Er hat nur extra sogar das Gegenteil über gezeigt. Unabhängig davon, dass der erste Hadith nicht authentisch ist, ist sogar das Gegenteil überliefert worden. Deswegen, wie gesagt, hebt man dieser Person seine Hände richtigerweise nicht. An dieser Stelle, inshallah ta'ala, machen wir Stopp. Bi'idhnillahi ta'ala.